Wollt ihr alle meinen Stoff kaufen? Ja! Wollt ihr den extra Bullshit haben? Ja! Also ich bin das Blauschquistel. Ihr wisst, das ist der Nachtagquistel selbst. Oh, dafür bin ich nicht voll Schmack auf Fasso! So viel, dass ich nicht mehr zählen kann. Das ich je bekommen habe. Ha ha ha!